Der Führer unserer Nachrichtenstaffel hatte ein Telegramm aus der Heimat bekommen. Totaler Bombenschaden. Frauen, Kinder tot. Er hätte einen sogenannten Bombenurlaub bekommen können, aber er hat darauf verzichtet. Er hat sich in sein Dienstzimmer eingeschlossen und gesoffen. Und 2 Stunden später hörte man dann, wie er die ganze Einrichtung kurz und klein schlug. Die Stimmung allgemein wurde immer desolater. Die Verhältnisse wurden immer balkanesischer. Der Stadtkommandant erließ jeden Tag neue Befehle und beklagte die mangelnde Grußdisziplin der Truppe und forderte verstärkten Wachaufwand für Versorgungsgüter und Material. Es verging keine Nacht mehr, in der nicht Fahrzeuge verschwanden oder bis aufs nackte Fahrgestell demontiert wurden. Griechenland war nur noch tagsüber halbwegs in deutscher Hand.